Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein, auch gerade in Osnabrück, weil, Lisa hat es schon gesagt, durch ein wichtiges Zentrum von Migrationsforschung in Deutschland. Und ich finde es passend, dann gerade auch hier die Thesen zur Diskussion zu stellen, wie man ja nicht nur Migrationspolitik kritisiert, das ist ja im Titel des Vortrags, sondern auch die Migrationsforschung als Teil von Migrationskontrollen kritisiert. Und ich glaube, genau das ist hier ganz spannend. Und genau, freue mich auch auf die Diskussion. Und vielleicht habt ihr da auch spezielle Perspektiven, dachte ich, wenn ihr so einen Hintergrund habt hier in Osnabrück. Oder genau, der Vortrag geht etwa eine Stunde. Genau, was Lisa sagte, da kann ich ganz gut anknüpfen. Ich glaube, es macht Sinn, so einen Vortrag zu beginnen, indem man sich nochmal vergegenwärtigt, warum es notwendig ist, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Es gibt tausende Leute, sterben jedes Jahr an den verschiedenen Grenzen, ertrinken im Mittelmeer, verdursten in der Wüste von Arizona oder ertrinken vor Australien. Millionen Leute auf der Welt leben illegalisiert, das heißt ohne Rechte oder abgestuft illegalisiert, fast ohne Rechte. Es gibt Abschiebelager, gewaltsame Abschiebungen, Selbstmordversuche, die Leute begehren dagegen auf. Und das ist sozusagen so eine Schrecklichkeit oder ein menschliches Leiden auf einer ganz allgemeinen Ebene, die Notwendigkeit klar macht. Für mich war so der Anfangspunkt, wo ich mich damit beschäftigt habe, das Grenzcamp, No Border Camp 2001 in Frankfurt am Main. Und ich habe studiert und ich kam da hin und war schon sonst politisch aktiv und war irgendwie unheimlich inspiriert von dieser No-Border-Bewegung, weil ich dachte, die Unmenschlichkeit der Migrationskontrollen, die Grenztoten, die Illegalisierung, das ist ja so offensichtlich wie kaum in einem anderen gesellschaftlichen Bereich, dass da was Furchtbares ist. Und dann habe ich halt mehr kennengelernt von dieser No-Border-Bewegung, die gesagt hat, okay, es ist furchtbar, das sieht ja wohl jeder Mensch eigentlich. Wir kommen da nur raus, wenn wir Grenzen abschaffen, wenn wir diese Unterscheidung, die Hierarchisierung von Menschen entlang ungleicher Rechte, entlang von Staatsbürgerschaft, wenn wir das beenden. Und ich fand es sozusagen ethisch, intuitiv überzeugend und habe mich aber damals immer schon gefragt, okay, wie machen wir das denn, ne? Wenn man jetzt nur Border ernst nimmt und wir schaffen alle Grenzen ab, wir machen die auf, wir schaffen staatsbürgerliche Privilegien ab. Wenn man da mit Leuten darüber diskutiert, dann kommt ja immer so die, bestenfalls kommt die Antwort, ja, ist ja eine nette Idee, aber dann bricht alles zusammen, dann ist ja Chaos so. Oder wie soll denn das funktionieren? Und ich fand immer, die Fragen sind ja eigentlich auch kluge Fragen, ne? Und dachte irgendwie, warum mache ich mir darüber so viele Gedanken? Vielleicht bin ich nicht radikal genug oder ich habe irgendwas nicht verstanden, was die anderen alle verstanden haben. Weil ich fand damals schon, 2001 wurde über diese Fragen nicht so viel gesprochen. Und ich habe da ein bisschen rumgefragt auf den Camps und bei verschiedenen Veranstaltungen und hatte irgendwann den Eindruck bekommen, dass diese No-Border-Bewegung so als ein radikaler ethischer Standpunkt, auch als ein politischer Standpunkt, total inspirierend ist und provokativ, dass aber oft nicht so viel dahinter steckt oder dass sich die Gruppen, die Bewegung gar nicht so viel darüber Gedanken macht, wie man das umsetzen kann, was das für Folgen hätte, auch wie man das rechtfertigt und begründet gegenüber Leuten, die jetzt nicht schon voll überzeugt davon sind. Und das war so ein bisschen ein Ausgangspunkt für mich, mich die letzten Jahre so ein bisschen dem anzunähern, zu versuchen, zu begründen, zu untersuchen, wie kann man das rechtfertigen, was bedeutet das, wie hängt das auch mit anderen Sachen zusammen, mit Kapitalismus, mit Rassismus. Genau. Ein anderer Ausgangspunkt, Lisa hat es schon erwähnt, ist das Netzwerk für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung, GRIDNET. GRIDNET.org ist die Webseite. Da haben wir 2008 begonnen, uns zu organisieren, also kritische linke Leute, die irgendwie in diesem Forschungsbereich sind zu Migration. Und von Anfang an war immer die Frage, okay, wir wollen Forschung machen zu über Migration, Migrationspolitik auf eine kritische Art. Aber was heißt eigentlich eine kritische Art? Wie macht man denn das kritisch? Und es gab immer viele Diskussionen und wenig überraschend, wie fast überall in diesen sozialwissenschaftlichen Bereichen tat sich ja, so ein kleiner Rift auf, so eine Spannung zwischen eher so poststrukturalistischen, dekonstruktivistischen Ansätzen, Foucault, Butler und so weiter, und eher Leuten, die aus so einer materialistisch-marxistischen Richtung kamen. Und ich, na, wie ihr vom Titel und von der Ankündigung her seht, kam eher aus der materialistischen Richtung. Die waren ein bisschen in der Minderheit und für mich war dann sozusagen auch der Vortrag und die Texte, die ihm vorausgingen, auch ein Versuch, aus eben dieser spezifischen Richtung, aus einer materialistisch-marxistischen Richtung zu begründen, was kritisch ist. Und wenn ich das alles mache, will ich auch gar nicht sagen, dass so eine poststrukturalistische Richtung illegitim ist oder nicht auch was beitragen kann. aber ich denke, dass gerade so eine materialistische Perspektive ein bisschen unterbelichtet ist und dass man da viel, viel für eine kritische Perspektive rausziehen kann. Genau, der Vortrag hat 7 Teile, die Einleitung ist jetzt schon fast vorbei. Dann komme ich zum zweiten Teil, Kritik als entfaltetes Existenzialurteil. Das ist so ein bisschen der Basiskritikbegriff der Frankfurter Schule, ein ganz entscheidender Begriff von Max Horkheimer. Die restlichen 5 Teile, also von 3 bis 7, sind sozusagen 5 Entfaltungsschritte. Ich beginne also zweitens mit einem Existenzialurteil, also eine bestimmte Form von Urteil über Migrationskontrollen und versuche aus diesem Urteil über die Realität der Migrationspolitik Stück für Stück in 5 Schritten eine Kritik zu entfalten. Drittens, wie begründet und rechtfertigt man Kritik, nämlich man verankert sie in die Kämpfen, sagt man aus einer materialistischen Sicht. Dann geht es um 2 verschiedene Formen oder Anwendungsweisen von der sogenannten immanenten Kritik. Dann Kritik als radikales Kontextualisieren oder radikale Analyse und schließlich praktische Kritik. Wie fängt man jetzt an? Ich glaube, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, wie fängt eine kritische Beschäftigung, eine Kritik an Migrationspolitik an? Und für mich und ich glaube für viele andere ist der Anfang jetzt nicht so ein abstraktes Nachdenken und Überlegen, was passiert denn da, sondern oft fängt es an mit so einer intuitiven, instinktiven, spontanen, so einem Unbehagen, so einer Irritation, so einer Empörung darüber, was da passiert, dass es furchtbar ist, dass Leute an der Grenze sterben, dass Leute ohne Rechte leben, dass Leute sich umbringen, weil sie in Lager gesperrt werden. Das ist vielleicht zuerst mal oft ein Beginn von kritischer Auseinandersetzung und der Beginn von Kritik. Und es gibt einen Text oder ein Buch von John Holloway, so ein irisch-mexikanischer Marxist, der hat diesen Beginn des Denkens aus einer Empörung, aus einer Irritation heraus als Schrei bezeichnet. Und er nutzt diese Metapher des Schreis, um zu sagen, wie beginnt denn eigentlich kritisches Nachdenken. Und er schreibt, wir werden konfrontiert mit der schrecklichen Realität im Kapitalismus oder jetzt speziell der Migrationspolitik. Ein Schrei der Trauer, ein Schrei des Entsetzens, ein Schrei des Zorns, ein Schrei der Verweigerung, nein. Der Ausgangspunkt theoretischer Reflexion ist Opposition, Negativität, Kampf. Die Wut treibt zum Gedanken, nicht die Haltung der Vernunft, nicht das vernünftige sich zurücklehnen und über die Geheimnisse der Existenz nachdenken. So, wenn man sagen kann, der Ausgangspunkt ist nicht Abstraktion, der Ausgangspunkt ist Irritation, Empörung, Wut. Wie geht es dann weiter? Man kann sagen, dass der Schrei, dieser negative Ausgangspunkt, sich verdichtet in einer spezifischen Form von Urteil über die Realität. Also die Realität von Grenztoten, von Illegalisierung, von Abschiebungen. Und diese spezifische Form von Urteil kann man mit Max Horkheimer und der kritischen Theorie als Existenzialurteil bezeichnen. Ich sage gleich, was das ist. Horkheimer schreibt in diesem klassischen Aufsatz von 38, traditionelle und kritische Theorie, kritische Theorie ist eigentlich nichts anderes als ein einziges entfaltetes Existenzialurteil, ein einziges Urteil, was dann ganz aufwendig entfaltet wird in der kritischen Theorie. So, was ist jetzt ein Existenzialurteil? Horkheimer macht das sehr schön klar, indem er von anderen Formen von Urteilen unterscheidet. Er sagt, kategorische Urteile sind zu sagen, so ist es, der Mensch kann nichts daran ändern. Es gibt auch hypothetische Urteile. Hypothetische Urteile sagen, entweder ist es so oder es ist anders. Könnte beides sein. Und ein Existenzialurteil ist aber zu erklären, wie es da jetzt im Zitat steht, die kritische Theorie erklärt, es muss nicht so sein. Die Menschen können das Sein ändern, die Umstände dafür sind jetzt vorhanden. Oder von Alex Dimirovich, die theoretische Analyse des Kritisierten schließt die Aussage darüber ein, ob es bestimmte Verhältnisse geben oder nicht geben sollte. Es geht bei einem Existenzialurteil über ein bestimmtes Phänomen in der Realität um die Spannung zwischen dem Existierenden, dem was da ist und dem was möglich wäre, dem was historisch möglich wäre, von dem was ist und dem was sein könnte. Und wenn man sich die Realität der Migrationskontrollen anschaut, also nochmal Grenztote, Illegalisierung, Abschiebungen, dann bildet man darüber eine Art von Urteil, das sagt, es muss nicht so sein, es könnte auch anders sein. Die historischen, technologischen, sozialen Bedingungen wären eigentlich dafür vorhanden, dass das anders sein könnte. Es ist jetzt keine Naturnotwendigkeit, wie das alle Menschen sterben müssen. Es ist etwas, was gesellschaftlich durch Menschen verändert werden kann. Und diese bestimmte Form von Urteil bildet die Grundlage dafür, dass man eine Kritik bildet. Wenn wir meinen würden, Man könnte auch kritisieren, dass alle Menschen sterben müssen. Macht vielleicht nicht so viel Sinn, weil da würde man nicht zu einem Urteil kommen, dass man das grundlegend ändern kann. Aber man kommt zu einem Urteil, das ist keine Naturnotwendigkeit, dass es die Katastrophen gibt, das ist keine Naturnotwendigkeit, dass Millionen Menschen entrechtet werden. Das kann geändert werden. Um so ein bisschen zu illustrieren, was ein Existenzialurteil ist, habe ich ein längeres Zitat von Marx rausgesucht, was er 1844 schreibt, in diesem berühmten Text, die Einleitung in die Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie. Und Marx fasst da sein Urteil zusammen. Sein Urteil über diese reaktionären, konservativen deutschen Verhältnisse, die Grundlage bildet für seine Kritik, die er in den nächsten Jahrzehnten entwickelt. So, Marx schreibt über die reaktionären Verhältnisse in Deutschland. Er schreibt: Krieg den deutschen Zuständen, allerdings. Sie stehen unter dem Niveau der Geschichte. Sie sind unter aller Kritik, aber sie bleiben ein Gegenstand der Kritik. Mit ihnen im Kampfe ist die Kritik keine Leidenschaft des Kopfes. Sie ist der Kopf der Leidenschaft. Sie ist kein anatomisches Messer, sie ist eine Waffe. Ihr Gegenstand ist ihr Feind. Die Kritik für sich bedarf nicht der Selbstverständigung mit diesem Gegenstand, denn sie ist mit ihm im Reinen. Sie gibt sich nicht mehr als Selbstzweck, sondern nur noch als Mittel. So, das zur Illustration mehr. Wenn man jetzt versuchen will, das Existenzialurteil zu formulieren, also in Worte zu fassen, das, sagen wir erstmal, meiner Kritik oder einer Kritik, einer radikalen Kritik von Migrationskontrollen zugrunde liegt, dann ist das erstmal nicht einfach in Worte zu fassen. Ich habe es trotzdem so ganz kurz und provisorisch versucht. Dann müsste man vielleicht auch noch arbeiten. So. Aber vielleicht könnte man von so einer Art von Urteil anfangen. Das Urteil, das sagt: staatliche Migrationskontrollen sind tödlich, sie sind ungerecht und zutiefst unmenschlich. Faire und humane Kontrollen sind unmöglich, sind gar nicht möglich. So, und dann urteilt man, es ist nicht nötig. Migrationskontrollen sind keine Naturnotwendigkeit, sie sind menschengemacht und sie müssen und sie können abgeschafft werden. Die Umstände dafür sind historisch vorhanden. So, das ist das Urteil, was die Kritik begründet. Aber damit hat man die Kritik noch nicht begonnen, sondern von diesem Punkt aus muss sie jetzt erst entfaltet werden. So, und wie entfaltet man jetzt Kritik? Gibt da kein klares Vorgehen, dem man einfach folgen muss? Ich habe diese 5 Schritte entwickelt sozusagen oder auch gemeinsam mit vielen Leuten diskutiert. Und mein Vorschlag wäre sozusagen, dass man beginnen muss mit einer Begründung und Rechtfertigung der Kritik. Also wie kommt man überhaupt zu so einem Urteil, was jetzt dem Alltagsverstand, dem, was man normalerweise so hört und liest oder an der Uni studiert, so weit davon entfernt ist. Und ich glaube, daher kommt so eine besondere Notwendigkeit, dass man die Kritik begründet und rechtfertigt. Das führt natürlich zu der schwierigen Frage, wie man überhaupt Kritik begründen und rechtfertigen kann, weil wir können irgendwie in 2012 nicht mehr sagen, das sind die Gesetze Gottes, das ist Religion. Man kann auch nicht mehr an Metaphysik zurückgehen, man kann nicht mehr an Naturrecht appellieren, man kann auch nicht mehr sagen, das ist der objektive Klassenstandpunkt und damit ist irgendwie alles klar. Also es gibt eine große Verwirrung oder es gibt so eine, durch die auch richtige postmoderne, poststrukturalistische Kritik ist immer schwieriger geworden zu sagen, wie begründet man überhaupt Kritik. Ich glaube, es macht Sinn, in einer reflektierten, modifizierten Art und Weise auch da auf Marx zurückzugehen. Und ich habe da noch ein längeres Marx-Zitat gleich. Das ist ein Auszug aus einem Brief von Marx an Arnold Ruge, einen Genossen von ihm, von September 1843. Und Marx und Ruge und andere wollen in Paris eine Zeitschrift machen, eine linke Zeitschrift, und wollen halt die reaktionären Verhältnisse kritisieren. Und sie diskutieren halt in Briefen, wie sie ihre Kritik denn rechtfertigen können. So, wo ist der Ankerpunkt der Kritik in den 1840er Jahren? Und Marx sagt halt, ja, der Ankerpunkt, unser Ankerpunkt muss in den realen Kämpfen sein, muss in den realen Widersprüchen sein, muss in den realen Bewegungen sein, die es eben in den 1840er Jahren gab. So, Marx schreibt dann Ruge in Bezug auf dieses Zeitschriftenprojekt, was dann die deutsch-französischen Jahrbücher wurden. So, Marx schreibt: Es hindert uns also nichts, unsere Kritik an die Kritik der Politik, an die Parteinahme in der Politik, also an wirkliche Kämpfer anzuknüpfen und mit ihnen zu identifizieren. Wir treten dann nicht der Welt doktrinär mit einem neuen Prinzip entgegen. Hier ist die Wahrheit, hier, knie nieder. Wir entwickeln der Welt, aus den Prinzipien der Welt, neue Prinzipien. Wir sagen dir nicht, lass ab von deinen Kämpfen. Sie sind dummes Zeug. Wir wollen dir die wahre Parole des Kampfes zuschreien. Wir zeigen dir nur, warum sie eigentlich kämpft. So, was ich damit sagen will, wenn wir jetzt vor dem Problem stehen, vor der Herausforderung, eine Kritik der Migrationspolitik zu entwickeln, eine Kritik an Migrationskontrollen, dann kann auch diese Kritik verankert werden, indem man auf die wirklichen und realen Kämpfe reflektiert und sich mit denen befasst, die ja um Migration geführt werden. Also die Migrationsbewegung zum einen selbst als einen Kampfprozess verstehen, der Grenzen überschreitet und sich Rechte für Überleben, für gutes Leben, für Schutz aneignet, aber auch die organisierten No-Border-Gruppen, die NGOs, die gegen Abschiebungen kämpfen und so weiter. Und ich kann jetzt natürlich die ganzen Kämpfe, die da relevant werden, nicht aufzeichnen. Ich will nur so ein paar Schlagpunkte setzen und damit auch sagen, dass man da, glaube ich, man sollte sehr weit zurückgehen, irgendwie um so eine historische Verankerung einer No-Border-Kritik, sage ich mal, zu entwickeln. Ich glaube, es würde total Sinn machen, sich sehr intensiv zu befassen mit dem 19. Jahrhundert und dem Abolitionismus, also der Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei und der sogenannten Underground Railroad, die in den USA und Kanada operiert hat, wo Leute sozusagen ein geheimes Netzwerk aufgebaut haben, um versklavte Menschen aus den Südstaaten in die Nordstaaten, vor allem nach Kanada zu schleusen. Und es wird immer wieder Leute, die beziehen sich heute auf diese Underground Railroad, auch vor allem in den USA natürlich, wenn sie illegalisierten Menschen Überleben ermöglichen, Pässe organisieren, sie vor den Behörden verstecken. Ich glaube, es wäre total wichtig, sich mit älteren Debatten zu beschäftigen, der alten Arbeiterinnenbewegung, also wie die zweite Internationale das Problem von Migration und Wanderarbeit diskutiert hat. Da gab es einen Kongress in Stuttgart 1907, wo das total diskutiert wurde. Das ist total spannend, sich das anzuschauen, weil diese Spaltung der Arbeiterbewegung, die dann im Ersten Weltkrieg ein paar Jahre später stattfand, in links und rechts, schon darauf scheint, wie praktisch da total aktuelle Debatten geführt wurden, die aber nicht so bekannt sind und die man sich aneignen müsste. Man müsste sich auch noch, wie der Nils Seibert, das ist ein Autor, der das gemacht hat, vergessene Proteste, Nils Seibert, der hat darauf hingewiesen, es gab in der 68er-Bewegung oder kurz danach gab es eine Kampagne zerreißtes Ausländergesetz, wo praktisch gegen die Abschiebung vor allem arabischer Genossinnen mobilisiert wurde, die diese Studenten hatten. Man sollte sich mit den frühen 80er, der Mitte der 80er befassen, wo die moderne, die antirassistische Bewegung in der Bundesrepublik entstanden ist. Und ein Schlüsselereignis war damals der Selbstmord von Simon Altun. Das war ein politischer Flüchtling aus der Türkei, der abgeschoben werden sollte, mit Folter bedroht war. Und es gab 1000 Kampagnen, Öffentlichkeit, mehrere Gerichtsverfahren. Und es sah aber schlecht aus, er sollte abgeschoben werden. Und er hat sich dann in Berlin aus seinem Gerichtsfenster gestürzt auf die Straße und ist dabei gestorben. Und das war in Deutschland oder in der BRD ein totaler Schlüsselmoment für die Entstehung einer modernen antirassistischen Migrant Solidarity Bewegung, Pro Asyl und andere Gruppen sind da in der Folge in den nächsten Jahren entstanden. Klar, man muss sich auch mit der Antirassismusbewegung genau befassen, mit den frühen Diskussionen in den 90er Jahren, in so einem Papierkämpfen in Frankreich, 1997, diese Kein Mensch ist illegal und No Border Camp Bewegung oder sowas 2011 war. Wurde auf der Île Gorée vor Dakar beim Weltsozialforum eine World Charter of Migrants verabschiedet. Und das wären nur Beispiele, jetzt ganz kurz angerissen, für Kämpfe, für Bewegungen, auf die eine Kritik, auch eine theoretische und letztlich auch akademische Kritik von Migrationskontrollen reflektieren muss und sagen muss, was scheint da auf? Was entwickeln die für Ideen, für Affekte, für Erfahrungen? Was ist darin angelegt? Und darauf stützt sich letztlich, glaube ich, so eine Kritik. Ich will noch zwei Beispiele bringen, ganz kurz, aus dem Kein Mensch ist illegal Aufruf von 97, um so ein bisschen klar zu machen, was da für Ideen aufscheinen. Also, es war ein Aufruf, der von hunderten Organisationen, von tausenden von Leuten unterschrieben wurde, auch von vielen Bundestagsabgeordneten der Grünen damals noch. Es war eine Spätfolge auch der Abschaffung des Asylrechts. Und die rufen sehr militant eigentlich dazu auf, gegen staatliche Gesetze zu verstoßen und illegalisierte Leute zu unterstützen, schreiben halt. Deshalb rufen wir dazu auf, Migrantinnen bei der Ein- oder Weiterreise zu unterstützen. Wir rufen dazu auf, Migrantinnen Arbeit und Papiere zu verschaffen. Wir rufen dazu auf, Migrantinnen medizinische Versorgung, Schule, Ausbildung Unterkunft oder ein materielles Überleben zu gewährleisten. Das heißt, es gab einen Aufruf von Hunderten und Tausenden von Leuten, gegen staatliche Politik zu verstoßen und genau diese Politik der Legalisierung zu unterlaufen, unterschrieben von vielen Bundestagsabgeordneten. Von vielen, ne? Zweites Beispiel, oh nee, ups. The World Charter of Migrants 2011 ist sehr interessant. Das ist ein Dokument, was hervorgegangen ist aus selbstorganisierten migrantischen Gruppen, die lange diskutiert haben und versucht haben, haben dann einen kleinen Text geschrieben, was manifestartiges und praktisch die Grundlage ihres Kampfes formuliert. Und sie sagen: Since we all belong to the Earth, all people have a full right to freedom of movement and settlement on our planet anywhere on this Earth. All laws in regard to visa, laissez-passer and authorizations, as well as those limiting the freedom of movement and settlement, must be abolished. So, das ist, glaube ich, das sind Formulierungen, Ideen, die da aufscheinen, die zeigen, dass eine Kritik von Migrationskontrollen, wie ich sie versuche zu entwickeln, nicht jetzt irgendwo, die habe ich mir jetzt nicht einfach selber ausgedacht, die kommt auch nicht irgendwo her, sondern es gibt ganz reale Kämpfe, die darum geführt werden. Diese Kämpfe sind Reaktionen auf objektive, real existierende Widersprüche. Das heißt, ich kann meine Kritik nicht mit Religion begründen oder Metaphysik, ich kann aber zeigen, es gibt heute objektiv in der Realität Widersprüche, es gibt Kämpfe dagegen und weil ich mir das nicht ausdenke, sondern weil es diese echten Bewegungen und Kämpfe gibt, es gibt diese echten Widersprüche, dadurch legitimiert sich meine Kritik, dadurch verankert sie sich in der Realität. Also letztlich ist das immer noch keine letztgültige Rechtfertigung. Ne? Es ist immer noch eine Entscheidung, dass ich mich darauf stütze, aber es gibt eben keine, heute keine letztgültige Rechtfertigung mehr. Aber dadurch, dass ich mich darauf beziehe, ist ich zumindest stärker in der Realität, in der Wirklichkeit verankert, als wenn ich mir das einfach durch Wesensschau ausdenke. So, das war der Versuch zu skizzieren, wie man das begründet. Wie macht man jetzt weiter? Was könnte ein nächster Entfaltungsschritt der Kritik sein? Was könnte ein zweiter Schritt sein? Ich habe es am Anfang gesagt, meiner Ansicht nach könnte man mit einem zentralen Verfahren kritische Theorie weitermachen, der sogenannten immanenten Kritik. Was ist immanente Kritik? Ich habe da ein schönes Zitat rausgesucht von Johannes Agnoli, der immanente Kritik mit seiner sogenannten kritischen Politologie gleichsetzt, die sich so in den 60er Jahren entwickelt hat. Johannes Agnoli war ein linker, sehr linker Politikprofessor, der an der FU Berlin am OSI gelehrt hat. Wurde auch als Staatsfeind auf dem Lehrstuhl bezeichnet. So Johannes Agnoli macht schon klar, was immanente Kritik ist, nämlich der Hinweis auf den Widerspruch zwischen der schlechten Wirklichkeit und dem besseren Idealen. Und er schreibt: Die kritische Politologie entlarvte in theoretischer Fortführung der Frankfurter Schule die Trennung vom Schein der Werte und dem Sein der Macht, vom Ideal und Leben in dem parlamentarischen Verfassungsstaat. Das Auseinanderklaffen von Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit, von Proklamation und Exekution. So, immanente Kritik ist, man guckt, was passiert wirklich, also was, ne, als Beispiel, was macht Frontex eigentlich im Mittelmeer, was tun die wirklich und was steht in den Gesetzen, wie es eigentlich laufen sollte, was steht in ihren Presseerklärungen. Man zeigt, da ist eine Lücke und darauf verweist man, auf diese Lücke. Und man kann das auf unterschiedliche Arten machen und ich glaube, sozusagen, was ich Linksliberale nenne, also Flüchtlings-NGOs, viele Journalistinnen, liberale Migrationsexpertinnen, auch sehr viele Leute aus der Wissenschaft, üben, glaube ich, Formen von linksliberaler Kritik auf drei verschiedene Arten. Zuerst gibt es mal eine juristische Strategie, einen sogenannten Legalismus. Das heißt, man geht vor Gericht und klagt gegen die Verstöße von ganz spezifischen Artikeln. Also man sagt, bei der und der Abschiebung wurde dieses Prüfverfahren nicht beachtet oder diese Zurückweisung im Mittelmeer, da gab es nicht genug Zeit, einen Asylantrag zu stellen, Non-Refoulement-Verbot wurde verletzt oder die Bedingungen in dem Abschiebelager entsprechen nicht dem, was im Gesetz steht. So, man versucht auf einer juristischen, man appelliert praktisch an das Ideal der Gesetze, an die Normen, die juristisch festgelegt sind. Zweite Ebene, B, rechtebasierter Ansatz. Ist ähnlich, aber da geht es nicht so sehr darum, zu sagen, okay, das wurden konkrete Gesetze zu verstoßen, sondern man appelliert eher an so verbreitete diskursive Ideale. Also man sagt, Es sollte so sein, dass politisch verfolgte Menschen in Deutschland auf jeden Fall Asyl kriegen. Das ist unser Ideal, so sollte es sein. Und dann sagt man, guck mal, es ist aber gar nicht so. Die Leute haben gar nicht mehr die Möglichkeit, Asyl zu beantragen. Die werden abgeschoben, es wird nicht geprüft und so weiter. So, man appelliert mit dieser zweiten Ebene nicht an konkrete Gesetze, sondern mehr an so ein diskursives, so ein bisschen schwammigeres Ideal. Das Prinzip ist aber dasselbe. Dritter Ansatz. Man kritisiert, gerade bei Frontex kommt das häufig, die mangelnde Transparenz und parlamentarische Kontrolle. Zum Beispiel sagt man, Frontex wird nicht ausreichend durch das Europaparlament kritisiert und auch nicht durch die Öffentlichkeit, die arbeitet intransparent. Das heißt, da geht es gar nicht so sehr darum, was die Migrationspolitik tun, sondern die für Fragen, wie die arbeiten. So, und ich glaube, man kann diese linksliberalen Kritikstrategien zusammenfassen, indem man sagt, es geht darum, den Staatsapparat der Migrationskontrolle eine parlamentarisch-völkerrechtliche Kandare anzulegen, so ein bisschen zu zügeln, die schlimmsten Auswüchse zu verhindern. Ich glaube, das ist auch mit Anjoni kann man sagen, das ist eine berechtigte und notwendige Strategie. Solange Normen durchbrochen werden, solange Abschiebungen stattfinden, hat man gar keine andere Wahl, als gegen jede einzelne Abschiebung auch juristisch vorzugehen. Genau, ich mache mal weiter hier, ich lasse mal kurz weg. Ich hoffe, meine Stimme hält durch. So, das sind wichtige Aufgaben. Man hat keine andere Wahl, als gegen Abschiebungen auch juristisch zu kämpfen. Man muss ganz pragmatische, spezifische Lobbyarbeit machen, wenn neue Gesetzesverschärfungen beschlossen werden sollen. Das sind wichtige Aufgaben, die sind dauerhaft notwendig. Es gibt aber auch starke Grenzen der linksliberalen Kritik, die ich hier so in drei Punkten zusammengefasst habe. Ich glaube, zuerst kann man sagen, dass diese dauernde Rede über den Schutz von Flüchtlingen eine bestimmte Vermeidungsstrategie ist. Ich gehe jetzt doch nochmal zu einem Beispiel zurück, hier ein Bild, diese schönen bunten Sachen. Es gibt links diese Broschüre und das Bild rechts ist ein Teil der Broschüre. Das ist, glaube ich, vom letzten Jahr herausgegeben von Make Europe und dieser grünen Abgeordneten Ska Keller. Und die fragt, ist die Agentur Frontex vereinbar mit den Menschenrechten? Und dann ist halt ziemlich am Anfang dieses Bild, Migration is not a crime. So, da steckt ja eigentlich schon implizit so drin, ja, jeder Mensch sollte das Recht haben zu migrieren, das ist kein Verbrechen. Da wird auf was eine ziemlich radikale Kritik angespielt. Wenn man sich aber anschaut, was in der Broschüre gemacht wurde, ist wieder eine sehr, sehr exakte Kritik, dieses Gesetz, dieser Artikel wird nicht eingehalten. Also an konkreten Rechtsfällen und gesetzlichen Artikeln formuliert. Das heißt, da ist so eine Spannung zwischen einem Anspruch, Migration ist kein Verbrechen, und dann, worum es dann wirklich geht, was geschrieben wird, ist dann doch wieder nur die Kritik an ganz konkreten Rechtsverletzungen. So, und ich glaube, dass ganz viele Leute in diesem liberalen Mainstream, in Wissenschaft, Parlamenten, Parteien, NGOs, die haben so ein Bewusstsein darum, dass das, was da passiert, grundsätzlich schlecht ist. Das ist irgendwie unfair, es kann da gar nichts Faires geben und deshalb macht man so Bilder hin wie Migration is not a crime, mit so einem lieben Teddybär, der total harmlos aussieht. Und worüber dann geredet wird, ist dann ganz oft Flüchtlingsschutz. Und man muss halt, glaube ich, man muss auch und gerade aus einer radikalen Sicht irgendwie ehrlich sein, dass halt die Leute, die versuchen nach Europa zu kommen oder in die USA, sind halt nicht alle Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention, sondern für viele geht es auch darum, ihr Leben zu verbessern, weil sie da furchtbaren Lebensbedingungen, ökonomisch verwüsteten Staaten versuchen zu entkommen und sich hier ein besseres Leben aufzubauen. Und man muss, glaube ich, sagen, das ist auch legitim. Die müssen das Recht dazu haben. Migration is not a crime. So, wenn aber NGOs und Wissenschaft immer über Flüchtlingsschutz reden, sprechen sie praktisch den Leuten, die keine Flüchtlinge sind, das Recht ab. Wenn man nicht Flüchtlinge ist im Sinne der Flüchtlingskonvention oder in anderen, vielleicht ein bisschen weiteren Konventionen, dann hat man offenbar nicht das Recht, wenn man dauernd nur über Flüchtlinge geredet wird. Das heißt, es ist nett, man muss auch Flüchtlingsrechte verteidigen, das ist strategisch total wichtig. Damit sagt man aber immer indirekt, Leute, die keine Flüchtlinge sind, bei denen ist es okay, wenn die abgeschoben werden. Bei denen ist es okay, wenn die an der Grenze aufgehalten werden, wenn die eingesperrt werden und so weiter. So, das heißt, es ist so ein bisschen so eine Vermeidungsstrategie, dann immer nur über Flüchtlinge zu reden. Zweiter Punkt, oder C ist es schon, auch noch wichtiger. Wenn man über Flüchtlingsschutz spricht, wenn man Migrationskontrollen und die krassen Folgen kritisiert, immer nur auf der Basis von Legalismus, von so einem abstrakten Appell an Menschenrechte, dann ignoriert man die Verhältnisse, die die unmenschlichen Kontrollen notwendig hervorbringen. Ich glaube, man kann mal festhalten, dass souveräne Nationalstaaten dürfen entscheiden, wer auf ihr Territorium einreisen und wer dort bleiben darf. Sie dürfen ihre Grenzen kontrollieren, auch gewaltsam. Sie dürfen unerwünschte Ausländer abweisen und abschieben. So, ich glaube, man kann sagen, wie es keine Atomkraftwerke geben kann ohne Atommüll, wie es keinen Kapitalismus geben kann ohne Krisen, kann es auch souveräne Nationalstaaten nicht geben ohne die beständige, gewaltsame Ausgrenzung von Nichtstaatsangehörigen. Diese gewaltsame Ausgrenzung von Nichtstaatsangehörigen gehört zum System der Nationalstaaten dazu. Das geht nicht anders. Und es gerade nicht, wenn es kapitalistische Nationalstaaten sind. Und wenn die Fundamente des Systems, die diese schrecklichen Kontrollen und die Folgen hervorbringen, in der liberalen Kritik überhaupt nicht thematisiert werden, die werden immer als gegeben vorausgesetzt, dann dringt man überhaupt nicht zum Kern des Problems vor und vermeidet das, weil es irgendwie, ich weiß nicht, zu radikal ist oder zu bequem oder man dann keine Jobs kriegt und so weiter. Sondern ich glaube, dass das ist eine enge Grenze. Und die Metapher vom umweltfreundlichen Panzer soll sagen, wenn man jetzt diese parlamentarisch-völkerrechtliche Kandare anlegen würde an die Migrationskontrollen, an diese Apparate, dann wäre das wie ein umweltfreundlicher Panzer. Das ist halt irgendwie schön, dass er weniger Abgase ausstößt und dass er recycelt werden kann, aber er erfüllt halt immer noch seine eigentlichen Funktionen. Und die eigentlichen Funktionen sind halt das Fixieren von Bevölkerungen, das Filtern, Entrechten und Abschieben. Das sind die Funktionen, die Migrationskontrollen erfüllen sollen. Und wenn man das nicht grundlegend in Frage stellt, dann schneidet das Messer der Kritik sozusagen am faulen Kern der Migrationspolitik vorbei. Damit an Juli gesagt, es kommt zu einem endlosen Prozess des Protestes ohne Revolte. So, wie kann man es aber anders machen? Ich glaube, der erste Punkt wäre die Methode der immanenten Kritik über ihre linksliberale Beschränkung hinauszutreiben. Und wie das gehen kann oder was man damit vielleicht erreichen kann, dafür habe ich wieder gleich ein längeres, lasse ich mal kurz weg, Marx-Zitat. So, was ich sagen will ist, es geht nicht darum, die Methode der immanenten Kritik aufzugeben, sondern sie über ihre linksliberale Beschränkung hinauszutreiben. Und Marx macht aus demselben Text, den ich eben schon hatte, von 1844, klar, was damit vielleicht erreicht werden könnte. Marx sagt, es handelt sich darum, den Deutschen keinen Augenblick der Selbsttäuschung oder der Resignation zu gönnen. Man muss den wirklichen Druck noch drückender machen, indem man ihm das Bewusstsein des Drucks hinzufügt, die Schmach noch schmachvoller, indem man sie publiziert. Man muss jede Sphäre der deutschen Gesellschaft als die Partie en deux, den Schandfleck der deutschen Gesellschaft, schildern. Man muss diese versteinerten Verhältnisse dadurch zum Tanzen zwingen, indem man ihnen ihre eigene Melodie vorsingt. Und ich glaube, das Vorsingen dieser eigenen Melodie kann und sollte man machen, indem man diesen Menschenrechtsdiskurs, den es ja auch bei den Linksliberalen gibt, den muss man weitertreiben, den muss man radikalisieren, den muss man auf die Spitze treiben. Sagen die radikalen, die emanzipatorischen Versprechen der Aufklärung muss man einfordern. Und ich glaube, wenn man das macht, ergibt sich auch eine wichtige Kritik oder eine Kritik von Migrationskontrollen, die weitergeht als das Linksliberale. Und ich habe versucht, das so in drei Punkten zu fassen. Die zugespitzte Kritik mit dem Beruf auf Menschenrechte und Aufklärung, so radikale Ethik. Ich glaube, man müsste anfangen, an Ideale von globaler Gerechtigkeit zu appellieren und sagen, der Grund, warum viele Leute aus der Peripherie, aus dem globalen Süden weggehen wollen, aus ihren momentanen Wohnorten, das ist jetzt nicht irgendwie ein Zufall, das ist nicht beliebig, sondern es ist Resultat von Jahrhunderten von Kolonialismus, Imperialismus, von einer immer noch neokolonialen, ungerechten Weltwirtschaftsordnung, von Strukturanpassungsprogrammen von IWF und Weltbank, die damit lokalen Eliten seit den 70er Jahren, 80er Jahren durchgesetzt wurden, sodass die Verantwortung dafür, dass die Lebensbedingungen da so schlecht sind, die liegt bei uns, die liegt im globalen Norden. So, und was wir nicht machen können, wenn wir an globale Gerechtigkeit glauben, ist zu sagen, okay, jetzt ehrlich gesagt, es ist eigentlich schon unsere Schuld, dass es so schlecht ist, aber ihr dürft trotzdem nicht kommen. Das ist jetzt ein bisschen Pech, weil es uns so unbequem. Nein, wenn man sagt, wir tragen eine ganz große Mitverantwortung dafür, ethisch, dass es da die Bedingungen so schlecht sind, wir profitieren auch davon, dann sind wir ethisch nicht legitimiert, die Grenzen zuzuhalten. Dann sind wir ethisch nicht legitimiert, uns vor den Folgen der von uns in Gang gesetzten neoliberalen Politiken irgendwie zu verstecken, uns abzuschotten. Das kann ethisch, moralisch nicht rechtfertigt werden. Auf der zweiten Ebene kann man sagen, weil das so ist und weil die Welt heute so unheimlich stark globalisiert ist, so interdependent wie niemals zuvor, muss man globale Bewegungsfreiheit als ein Menschenrecht begreifen. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 steht ja, jetzt nicht wörtlich, aber sinngemäß, jeder Mensch hat das Recht auf Bewegungsfreiheit innerhalb eines Staates. So, und das steht da drin, weil die Schreiberinnen der Erklärung gedacht haben damals, okay, was sind die Bedingungen von menschlicher Freiheit und wurde überhaupt? Und sie haben gedacht, die Bewegungsfreiheit innerhalb eines Staates, ohne die kann es keine menschliche Freiheit und Würde geben. Wenn wir menschliche Freiheit und Würde sichern wollen durch Menschenrechte, dann müssen Menschen das Recht haben, Bewegungsfreiheit, Freizügigkeit, Niederlassungsfreiheit innerhalb eines Staates. So, wenn man jetzt aber sieht, die Welt ist so sehr globalisiert, sie ist so eng verwachsen, so interdependent, es gibt totale Machtungleichgewichte, da muss man sagen, es kann keine menschliche Freiheit und Würde geben, solange es nicht Bewegungsfreiheit auf einer globalen Ebene gibt. In einer Welt, die so stark globalisiert ist, muss auch Bewegungsfreiheit globalisiert sein, sonst wird menschliche Freiheit und Würde unmöglich und wirkungslos und bedeutungslos. Das heißt, man müsste dazu kommen, eigentlich nur zu sagen, das, was eh schon in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte steht, den neuen stark globalisierten Verhältnissen anzupassen. Man kann das aber noch weiter treiben bei C. Dieses Zitat, Citizenship is like feudal privilege, ist aus einem Text von Joseph R. Karenz mit C. Ein sehr viel zitierter Text, der heißt irgendwie Aliens and Citizens, the case for open borders. Ein viel zitierter Satz, der an noch fundamentaler als sagen nur Menschenrechte an die Ideale der Aufklärung allgemein appelliert. Und ich habe das auf Deutsch übersetzt und der Karenz schreibt halt, Staatsbürgerschaft in westlichen liberalen Demokratien ist das moderne Äquivalent feudaler Privilegien. Ein ererbter Status, der die eigenen Lebenschancen massiv verbessert. Wie ein angeborenes Adelsprivileg ist restriktive Staatsbürgerschaft kaum zu rechtfertigen, wenn man genau darüber nachdenkt. So, er vergleicht das spannenderweise mit feudalen Privilegien. Er sagt, feudale Privilegien, das ist ja für uns in der bürgerlichen Gesellschaft einsichtig, das ist natürlich ungerecht, jemand wird in den feudalen Status hineingeboren und da hatte er früher viel, viel mehr Rechte, viel tollere Lebenschancen. Und er sagt, okay, wir werden in eine bestimmte Staatsbürgerschaft reingeboren oder unsere Eltern, das verbessert unsere Lebenschancen im globalen Maßstab massiv. Wir haben viel mehr Rechte, wir haben ein viel besseres Leben, weil wir zufällig da reingeboren worden. Dafür können wir aber nichts, dafür haben wir nichts irgendwie getan, um das zu verdienen. So, und er spielt halt auf dem Aufklärungsideal an, das glaube ich sagt, man kann das so fassen, alle Privilegien für Menschen, die auf zufälligen Eigenschaften basieren, müssen abgeschafft werden. Oder auch noch anders, alle Privilegien, die auf ethisch irrelevanten Eigenschaften oder Praktiken beruhen, müssen abgeschafft werden. Das heißt, alle Menschen haben die gleichen Rechte, egal ob sie adelige Eltern haben, welche Hautfarbe sie haben, welches Geschlecht sie haben und jetzt hier, welche Staatsbürgerschaft sie haben. Das sind alles Unterschiede, oder welche Haarfarbe, Augenfarbe, Schuhgröße, Handgröße, was auch immer, da unterscheiden sich alle Menschen, aber das sind ethisch irrelevante Unterschiede. Solche Unterschiede rechtfertigen es nicht, dass man andere Leute, dass man Leute hierarchisiert und schlechter behandelt. Und wenn man guckt, dann wurden ja schon total viele große Emanzipationskämpfe auf der Grundlage von solchen Ideen geführt. Also der Kampf gegen Feudalismus hat gesagt, okay, ob jetzt jemand einen adeligen Vater oder Mutter hatte, das ist keine Rechtfertigung dafür, ob welche Lebenschancen und welche Rechte man hat. Der Kampf gegen Kastensysteme, vor allem natürlich auch der Kampf gegen Patriarchat und Sexismus. Also früher haben vor allem Männer gedacht, na, ist doch klar, dass Frauen weniger Rechte haben, dass ich über Frauen stehe, sind ja Frauen, ist doch ganz natürlich so. Und heute würden wir denken, nee, das stimmt doch irgendwas nicht. Das, diese Natürlichkeit wurde irgendwie zurückgekämpft. Oder vor allem weiße Menschen haben gedacht, ist doch klar, dass ich mehr Rechte habe als ein schwarzer Mensch. Dass schwarze Menschen den weißen Menschen untergeordnet sind, das ist doch die natürliche Ordnung der Dinge. Und heute würden wir sagen, nein, das widerspricht der Aufklärungsidealen. Das ist ein, klar gibt es unterschiedliche Hautfarben, aber das ist ja kein relevantes Kriterium dafür, Menschen ungleiche Rechte zuzuweisen. So, und ich glaube, man kann das vergleichen mit dem Satz, heute denken vor allem die Leute mit Staatsbürgerschaften aus dem globalen Norden. Natürlich können Leute mit Staatsbürgerschaften aus dem globalen Süden von unseren Rechten und Privilegien ausgeschlossen werden. Natürlich, das sind ja Ausländer, ist doch ganz naturhaft, so ist die Ordnung der Dinge. Und ich glaube, was man verstehen muss, ist, dass der Kampf für die Abschaffung von Migrationskontrollen, der Kampf gegen die Hierarchisierung von Menschen aufgrund von zufälliger Staatsbürgerschaft, ist sagen eine neue Reiteration, eine neue Wiederholung des alten Kampfes, der alten Emanzipationskämpfe gegen andere Formen von zufälligen oder ethisch irrelevanten Kriterien, die Entrechtung legitimiert haben. Also es wurde gegen Feudalismus gekämpft, gegen Kastensysteme, gegen Entrechtung aufgrund von Geschlecht, auf Hautfarbe und so weiter. Und jetzt wird der Kampf ein neues Mal geführt. Es ist ein Kampf gegen die Errechtung aufgrund von zufälliger Staatsbürgerschaft, die keine ethische Rechtfertigung ist für diese massive Ungleichbehandlung und für diese massive verringerten Lebenschancen, die Leute mit der falschen Staatsbürgerschaft genießen. So, das wäre sozusagen der Versuch, die Methode der immanenten Kritik auf die Spitze zu treiben. Also ich habe dauernd appelliert an eigentliche menschenrechtliche Ideale, an Aufklärungsideale, an so einen Satz wie, alle Menschen sind frei und gleich geboren an Rechten und an Würde. Der erste Satz der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948, daran habe ich versucht zu appellieren und das weiter interpretiert. Man muss aber natürlich jetzt sagen, in einer materialistischen Kritik, in einer radikalen Kritik, da kann man nicht bei so einer radikalen Ethik stehen bleiben, bei so einer Gesinnung, sondern radikale Kritik muss darüber hinausgehen und vor allem fragen, und das macht sie dann auch, das macht sie eigentlich aus, dann, wo kommt denn das her, was ich da kritisiere? Ich muss verstehen, warum es so ist. Ich muss verstehen, welche sozialen, ökonomischen, politischen Prozesse und sozialen Kräfte und Kämpfe das Kritisierte, hier die Migrationspolitik, hervorgebracht haben. So, und da habe ich nochmal zwei kurze Zitate. Agnoli beschreibt das so: Was passieren muss, ist der Übergang von der Kritik am Vorgefundenen, zwecks Verbesserung, und vom Vergleich zwischen Ideal und Leben zur Kritik der Politik, zur negativen wissenschaftlichen Aufgabe. Und diese negative wissenschaftliche Aufgabe, könnte man sagen, mit Demirovic, besteht darin, der Kritik geht es also nicht allein um Beanstandung, um Einklagen, darum, dass das, was ist, besser funktioniert, sondern darum zu begreifen, warum es dazu kommt und welche sozialen Kräfte darin wirken. Also Kritik muss man auch begreifen, nicht nur als radikale Ethik, sondern als radikale Analyse, als ein radikales, fundamentales Kontextualisieren des kritisierten Gegenstandes. So, und das versuche ich, kann ich sagen, nur hier andeuten, in 5 Punkten. Erster Punkt. Ich glaube, man muss die Migrationsbewegung, die es ja geht, auf die reagiert wurde mit diesen massiv ausgebauten Migrationskontrollen, man muss die historisch verorten. Und ich glaube, man kann sagen, dass diese Migrationsbewegungen, um die es heute vor allem geht, historisch eine Reaktion sind, und wie ich es hier geschrieben habe, die subalterne Mobilität ist eine eigensinnige Reaktion auf Dispossession. Man muss historisch, glaube ich, in die Krise der 70er Jahre zurückgehen. Der Kapitalismus, der Weltkapitalismus, geriet in den 70er Jahren in eine ganz ähnliche, tiefe ökonomische Krise wie heute. Auch die Krise heute hat zu den 70ern total enge Verbindungen. Es wurde auch damals darüber gekämpft, wie löst man diese Krise, harte politische Kämpfe, genau wie heute. Wie wir wissen, haben sozusagen die Neoliberalen gewonnen. Die neoliberale Krisenlösung hat sich in den 70er und dann in den 80er Jahren global durchgesetzt. Komplexe Maßnahmen wurden in Gang gesetzt, ungleichzeitig in verschiedener Form und verschiedenen Orten. Aber ein wichtiger Teil dieser neoliberalen Politiken, um die Krise zu lösen, um dem überakkumulierten Kapital der 70er Jahre neue Anlagemöglichkeiten zu geben, um den Profit wieder zu steigern, wichtige Strategien bezogen sich halt auf die Peripherie, auf den globalen Süden. Und wurden sozusagen verdichtet durchgesetzt in diesen Bündnissen von sozialen Eliten mit IWF und Weltbank in den IWF-Strukturanpassungsprogrammen. Was passiert ist, die, das wisst ihr auch, also die lokalen Märkte wurden der Weltmarktkonkurrenz geöffnet, um neue Absatzmärkte zu erschließen. Landwirtschaft wurde industrialisiert und privatisiert, um sie effizienter zu machen. Was Millionen Kleinbäuerinnen sozusagen die Existenzgrundlage verschoben, zerstört hat. Staatliche Betriebe wurden privatisiert, staatliche Dienstleistungen wurden privatisiert oder abgebaut, also Gesundheit, Bildung, Wasser. Subventionen für Grundnahrungsmittel wurden abgebaut, Sozialprogramme wurden abgebaut. Es gab Umweltzerstörung, es wurde unheimlich viel gebaut, was Leute vertrieben hat, Staudämme, Häfen, Supermärkte, neue Apartmentblocks. So, das ist sozusagen das, was David Harvey Accumulation by Dispossession nennt. Also Akkumulation durch Enteignung, ein neuer Wachstumsschub, der durch das Enteignen, durch das Wegnehmen von Leute in Gang gesetzt wird. Man nimmt ihnen ihre lokalen Märkte, man nimmt ihnen ihre Sozialprogramme und Grundnahrungsmittel, man nimmt ihnen ihre kleine Parzelle, auf der sie Subsistenzlandwirtschaft betrieben haben. Man nimmt ihnen den Schutz, den protektionistische Maßnahmen gegeben haben. So, und die Folge ist, dass, ihr wisst das irgendwie, in der Peripherie, im globalen Süden, massive Prozesse von Landflucht in den letzten Jahrzehnten in Gang gesetzt wurden. Also aus den ruralen landwirtschaftlichen Gebieten gehen Leute in diese neuen Megastädte und Megaslums. Das berühmte Buch von Mike Davis, Planet of Slums, hat das beschrieben. Und das ist auch kein neuer Prozess. Also wenn ihr mal, ich kenne einige diesen super Roman von John Steinbeck, Früchte des Zorns. Da geht es um eine Familie aus, ich glaube, Oklahoma in den 1920er Jahren, große Depression in den USA. Die sind auch Kleinbauern und dann kommen die Traktoren und die Krise und die sind verschuldet und sie verlieren ihre Farm und machen sich auf den Weg nach Kalifornien als Migrant Workers und werden dort unheimlich schlecht behandelt. Und man sieht irgendwie das, was in der Peripherie passiert ist in den letzten 30 Jahren, ist nichts Neues. Das ist genau das, was John Steinbeck in Früchte des Zorns für die USA der frühen 30er, späten 20er beschreibt. So, die meisten Leute gehen sozusagen in die großen Städte, aber ein kleiner Teil von denen reagiert auch anders. Ein kleiner Teil von ihnen reagiert auch, sagen nicht intendiert vom globalen Norden, ungeplant, oft auch unerwartet, reagiert mit einer Mobilität, die sich auf den globalen Norden richtet. Versucht hat, im globalen Norden, in Europa, in Deutschland unter anderem, Schutz zu finden vor Verfolgung und Repression, Arbeit und vielleicht ein etwas besseres Leben. So, die Leute kommen sozusagen jetzt ganz vereinfacht, ungleichzeitig und komplex. Und wie wird auf sie reagiert? Ich glaube, man kann schon sagen, dass die politischen Reaktionen tendenziell restriktiv waren. Also auch in verschiedenen Ländern und gleichzeitig unterschiedlich, aber die Tendenz war eigentlich immer restriktiv. Und man kann, glaube ich, man kann analysieren, warum war sie so restriktiv. Es war auch kein Zufall, dass sie so restriktiv waren. Ich möchte da zwei Argumente machen. Das erste, ich glaube, man kann sprechen von einer sogenannten tiefen Hegemonie von Migrationskontrollen. So haben wir das in unserem Frankfurter Projekt als Begriff entwickelt. Und da habe ich so ein paar Unterpunkte, weil es ein ziemlich komplexes Argument ist und, sagen, materialistisch komplex ist. So, die Frage ist, die Leute kommen, die Reaktion ist restriktiv. Warum ist sie denn so restriktiv? Und die These ist, die restriktiven Kontrollen haben eine strukturelle Qualität, die mit dem Kapitalismus und mit Staatlichkeit zusammenhängt. Man kann das Argument beginnen, indem man sagt, ja, was da steht, nationalsozialer Staat prozessiert Widersprüche. Das bedeutet, nationalsozialer Staat ist ein Begriff von Etienne Balibar. Und Balibar versucht damit zu beschreiben, dass der Kapitalismus in den Zentren im 19. und frühen 20. Jahrhundert durch unheimlich krasse Klassenkämpfe und Widersprüche zerrissen wurde. Dass die Widersprüche, die Klassenkämpfe, die Stabilität der kapitalistischen Gesellschaft total in Frage gestellt haben. Und dass als historische Antwort auf die krassen Klassenkämpfe sowas wie der nationalsoziale Staat entwickelt wurde. Das ist die Kombination aus Sozialpolitik plus Nationalismus. Das heißt, die revolutionären, widerständigen Arbeiterinnenklassen wurden in den Staat integriert, einmal durch Sozialpolitik, dass ihnen kompromisshaften Teil des Mehrprodukts zugestanden wurde, und auf der anderen Weise aber auch mit Nationalismus, mit Ideologie und aber auch mit dem Ausschluss der nicht nationalen Staatsangehörigen. So, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Die Klassenwidersprüche wurden nicht aufgehoben, sondern, wie Balibar sagt, sie wurden prozessiert. Prozessieren bedeutet nicht, dass die Widersprüche jetzt weg sind, dass die Klassenkämpfe weg sind, sondern man findet einen Modus, einen Mechanismus, wie die Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft, die nie weggehen können, wie die prozessiert, bearbeitet, übersetzt werden können in einer Form, die sozusagen die Gesellschaft nicht sprengt und die weiter profitable Akkumulation und Wachstum ermöglicht. So, die Folge davon war jetzt aber, dass die Bevölkerung zunehmend, die Bevölkerung im globalen Norden, die halt sozusagen privilegiert wurden in diesem System, die integriert wurden so, wurden zunehmend abhängig von ihren Staaten. Das heißt, durch die Sozialpolitik, Wohlfahrtspolitik im allerweitesten Sinne, also Gesundheit, Bildung, sichere Straßen, aber auch so direkte Sachen wie Hartz IV immer noch, ne, Arbeitslosengeld, Kindergeld, diese ganzen Sozialprogramme, die es gibt, das ist eine reale materielle Privilegierung. Das heißt, der Nationalismus, das Verbundensein mit Deutschland in unserem Fall sozusagen hier, ist jetzt nicht nur Ideologie, eine Illusion, sondern es gibt eine reale materielle Privilegierung, die Leute kriegen durch ihre deutsche Staatsangehörigkeit oder ihre EU-Staatsangehörigkeit. Und der Trick ist nun, dass Migrationskontrollen die Bedingungen für die Existenz dieser Staatlichkeit sind, die Leute mit einer deutschen Staatsangehörigkeit real privilegieren. Wenn die Privilegierung im Rahmen eines nationalsozialen Staates stattfindet, also gerade darauf basiert, dass nicht alle diese Privilegien genießen, dann organisieren Migrationskontrollen die Ausgrenzung von den Leuten, die eben nicht so privilegiert sind. Man kann halt nicht offene Grenzen machen und gleiche Rechte für alle überall und gleichzeitig die nationalsoziale Privilegierung aufrechterhalten. Das ist ja der Widerspruch in sich. Das heißt, es kann keine national sozial organisierten kapitalistischen Staaten geben und gleichzeitig offene Grenzen und gleiche Rechte für alle. Das ist sozusagen der Widerspruch in sich. So, und deshalb führt das dazu, dass wenn jetzt so eine Forderung kommt, wie alle Grenzen auf, Open Borders, oder wenn als Reaktion auf die neoliberalen Programme in der Peripherie auf einmal eine größere Anzahl von Leuten sagen, vor der Tür steht und sagt, okay, wir möchten auch hier leben, wir möchten hier Schutz und Arbeit und ein besseres Leben, dann ist die tendenzielle Reaktion zu sagen, also unbewusst oft und manchmal auch sehr explizit, nein, wenn wir hier alle reinlassen, wenn wir die Grenzen aufmachen, dann untergräbt das ja die Fundamente unserer nationalsozialen Privilegierung, ne? Einwanderung in die Sozialsysteme, die wollen uns die Arbeitsplätze wegnehmen, die wollen unsere Löhne drücken. Und deshalb ist, glaube ich, die Tendenz, solange kapitalistische Staaten, kapitalistische Wirtschaft derart nationalsozial organisiert ist, gibt es eine strukturelle Qualität der restriktiven Reaktion, weil die Leute sozusagen bewusst oder unbewusst ihren realen materiellen Privilegien dadurch verteidigen, indem sie fordern, Migrationskontrollen müssen angepasst werden den neuen Migrationsbewegungen. Wir machen die Grenzen nicht auf, sondern wir machen sie tendenziell zu. So, da ist immer noch ein großer Spielraum da, der historisch nicht festgelegt ist, wie restriktiv das ist. Aber die Idee, alle Grenzen auf, no border, widerspricht sozusagen dem Alltagsverstand, weil die Leute wissen, ihr Leben hängt sozusagen an der Funktionsweise und Erfolg des Staates, und deshalb hängt ihr Leben, die Privilegien, die sie haben, das ruhige Leben hier, hängt auch an der Funktionsfähigkeit von Migrationskontrollen. So, man kann sagen, Migrationskontrollen sind Teil des Staatsfetisch, die werden zu einer selbstverständlichen und unhintergehbaren Voraussetzung der individuellen Existenz im Alltagsbewusstsein. Es gibt noch einen Prozess, der das verschärft, der nochmal besonders dazu geführt hat, warum die Kontrollen so besonders restriktiv waren, warum so restriktiv reagiert wurde. Im genau selben historischen Moment, als die Leute aus der Peripherie halt mit der Mobilität in den globalen Norden reagierten, standen und stehen ja auch die Bevölkerung im globalen Norden sozial total unterdrückt durch dieselben Prozesse, nämlich durch die neoliberale Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen, das Sinken der Löhne, die hohe Arbeitslosigkeit, der Abbau des Wohlfahrtsstaates im Zentrum, im globalen Norden, bei uns sozusagen, das passiert ja im genau selben historischen Zeitraum, 70er, 80er, 90er, 2000er Jahre. Und es ist auch eine Reaktion auf dasselbe Problem. Die Krise der 70er Jahre, überakkumuliertes Kapital, kein Profit mehr, man muss wieder Wachstum schaffen. Die neoliberale Reaktion ist Sozialabbau, prekäre Arbeitsverhältnisse, niedrige Löhne und so weiter. Und weil Leute sozusagen, weil es hier eine Krise, wie Badibar sagt, eine Krise des nationalsozialen Staates gibt, eine Krise des Wohlfahrtsstaates, reagieren Leute noch mal extra restriktiv in diesem historischen Moment, wenn Leute von außen versuchen, auch teilzuhaben an dieser sozialen Privilegierung. So, das ist ein bisschen perfide, ne? Die Leute reagieren, also die Mobilität in den globalen Norden und die restriktive Reaktion im Norden sind Reaktionen auf dieselben Prozesse, nämlich auf die, also ein bisschen vereinfacht, ne? Aber auf die Lösung der Krise der 70er Jahre, auf die neoliberale Regulierungsweise, wie die Krise zumindest verschoben wurde bis gerade jetzt. Genau, ich glaube, es gibt da noch andere Aspekte. Ich habe jetzt auch wenig zu Rassismus gesagt, aber ich glaube trotzdem, dass diese politökonomische Analyse, ohne die kann keine Erklärung, keine Analyse vollständig sein. Genau, jetzt gehe ich wieder zurück. Komme auch langsam zum Ende damit. Es gibt aber noch mindestens einen weiteren Zusammenhang von Kapitalismus und Migrationskontrollen. Das habe ich bei C. Migrationsregime als Arbeitskraftregime. Migrationskontrollen zielen ja auch nicht nur auf Abschottung, darauf, die Leute draußen zu halten, damit sie eben nicht teilhaben an den nationalsozialen Privilegien, sondern es geht ja auch ganz oft darum, Leute reinzuholen, auf eine bestimmte Weise abgestuft und Rechte in sie in Wert zu setzen, also als Arbeitsmigranten. Also die klassischen Beispiele sind ja das Gastarbeiter, die Gastarbeiterprogramme ab den 50er Jahren in der BRD oder ähnlich anders auch in der DDR. Gastarbeiterprogramme oder was heute Managed Migration heißt, ne? Also Circular Migration, total differenzierte Programme, wie man Leute in Wert setzen kann. Und ich glaube, man kann da schon sehen, Migrationspolitik und Migrationskontrollen sind Arbeitskraftregime. Sie reagieren auf ein Problem, was im Kapitalismus immer da ist, nämlich das Problem der Arbeitskraft. Und wenn man kapitalistische Produktion in Gang setzen will, dann hat man immer dieses dumme Problem, wo kriege ich die Arbeitskraft her? Ja, ohne Arbeitskraft, die ich einsetzen kann, kann ich keine kapitalistische Produktion in Gang setzen, keinen Profit machen, keine Akkumulation, kein Wachstum. Sondern es darf auch nicht irgendeine Arbeitskraft sein, sondern sie muss möglichst billig sein, billig genug, dass ich Profit machen kann. Sie muss flexibel einsetzbar sein, kontrollierbar, diszipliniert, passend ausgebildet, in der passenden Menge, dann und dort verfügbar, wo ich Produktion beginnen will. Und Gastarbeiterregime, spezifische Situation in den 50er und 60er Jahren, war eine Reaktion darauf von der Managed Migration. Heute ein bisschen differenzierter ist eine Reaktion darauf. Sondern ich glaube, es ist aber total wichtig, dass man da noch größere historische Bezüge macht. Dass sowas wie Systeme wie die Zwangsarbeit von Indigenen im kolonisierten Amerika oder später in Afrika, dass der Sklavenhandel, dass das sogenannte Kuli-System, wo Leute aus China und Indien primär in alle möglichen Gegenden, also vor allem in die Amerikas, verschickt wurden, um dort als Schulknechte zu arbeiten, dass das auch Reaktionen waren auf dasselbe Problem, auf das Problem der Arbeitskraft. Wie kriege ich die Arbeitskraft an einem bestimmten Ort, wo ich damals Plantagenökonomie in Gang setzen will? Und ich will jetzt nicht sagen, dass Migration Management so schlimm ist wie Sklaverei. Ich will sagen, es ist historisch auf dasselbe Problem reagiert. Auf das Problem der Arbeitskraft, das im Kapitalismus immer da ist. Wie kriege ich die Arbeitskraft her? Und vor allem, wie kann ich Arbeitskraft auch kontrollieren und in Rechten? Weil bestimmte Produktionsbedingungen kann ich halt nur mit tendenziell unfreien Arbeiterinnen machen. Ne? Wenn die Sklaven frei gewesen wären, dann wären die halt nicht auf den Plantagen geblieben, weil die Bedingungen waren zu schlecht. Wenn die illegalisierten Leute, die jahrzehntelang auf den spanischen Obstplantagen gearbeitet haben, die vollen gewerkschaftlichen und staatsbürgerlichen Rechte hätte das bestimmt die Löhne nach oben getrieben und wir würden nicht Gurken für 39 Cent bei Lidl kaufen manchmal. So, das heißt, Migrationspolitik ist nicht nur Abschottung, das ist auch Arbeitskraftpolitik, die Arbeiterinnen lohnabhängig auf eine bestimmte Weise entrechten und es gibt da total krasse historische Bezüge. So, und ich glaube, man kann das jetzt zusammenfassen, das läuft auf sowas hinaus, und diese Ideale von Managed Migration laufen auf sowas hinaus, was auch Balibar als globale Apartheid bezeichnet hat. Es geht nicht darum, alle draußen zu halten, sondern es geht darum, erstmal Menschen auf der ganzen Welt in verschiedene Rechts- und Statuskategorien mit unterschiedlichen Rechten zu ordnen, zu kategorisieren. Es geht darum, den Großteil dieser Leute in ihren Homelands, wie das in Südafrika hieß, zu fixieren und dann aber die Nützlichen zu filtern. Die Mobilität der Leute, die in Wert gesetzt werden kann, die nützlich ausgebildet werden kann, die soll gefördert werden, die soll auch kontrolliert werden, aber sozusagen durchaus akzeptiert und in Wert gesetzt. Das heißt, es ist so eine Kombination aus Ordnen, Fixieren, Filtern, in Wert setzen der gesamten globalen Bevölkerung. Das ist so das Ideal, was so ein bisschen hinter diesem Migration Management Ding steht und was Balibar und andere als globale Apartheid bezeichnen. Und dann letzter Punkt, Exodus Voice. Ich glaube, die Folge davon ist, dass ein Großteil der Weltbevölkerung in diesen peripheren Staaten im globalen Süden nicht die Möglichkeit hat, ihre unmenschlichen Lebensbedingungen zu verlassen. Sie haben keine Exit-Option, wie man sagt. Sie haben keine Exit-Option. Und weil sie keine Exit-Option haben, weil sie nicht weggehen können, ist ihre Voice-Option geschwächt. Also ihr Einfluss, ihre Machtstellung ist geschwächt. Wenn ich gehen kann, aus einem bestimmten sozialen Verhältnis, wenn ich weggehen kann, dessen Machtstellung ist total geschwächt. bringe da mal ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich, das aber ziemlich einsichtig ist, finde ich, dass patriarchale Ehen für Jahrhunderte und heute ja immer noch zu einem Grad in vielen Ländern war es sozusagen für Frauen unmöglich, sich scheiden zu lassen. Es war aber rechtlich verboten. Oder Frauen durften sich vielleicht scheiden lassen, aber dann waren sie entweder sozial oder beides sozial total stigmatisiert oder sie konnten ökonomisch nach einer Scheidung nicht überleben, weil die Gesetze so ungerecht waren und so weiter. So, und erst als sagen durch lange Kämpfe der Frauenbewegung es möglich wurde, dass Frauen sich scheiden lassen können, ist ihre Machtstellung innerhalb der Ehen massiv angewachsen. Ja, weil es die reale Möglichkeit der Exit-Option in der Ehe gab, ist die Machtstellung von Frauen in der Ehe gewachsen. So, und deshalb ist mein Argument, wenn Leute in der Peripherie im globalen Süden praktisch eingesperrt werden, die haben keine Option zu gehen, ist ihre Machtstellung geschwächt. Wenn sie die Möglichkeit hätten zu gehen mit globaler Bewegungsfreiheit, dann würde das die Machtstellung oder die Stellung im Kräfteverhältnis von diesen Millionen und Milliarden Leuten, die heute benachteiligt sind auf der Welt, massiv verbessern. Also ist ja, wir hören immer wieder hier so Weltspiegel oder so, man sieht, ach, das ist so schlimm in Afrika, es gibt Hunger und so weiter, und dann schaut man woanders hin. Man kann es aber auch deshalb, oder die Bevölkerung hier kann es auch deshalb ignorieren, weil die Leute dort gewaltvoll fixiert werden. Sie werden davon abgehalten, aus diesen schrecklichen Lebensbedingungen wegzugehen. Wenn sie die Möglichkeit hätten, aus den Lebensbedingungen wegzugehen, ohne weiteres, als globales Recht auf Bewegungsfreiheit hierher zu kommen, dann wären die Gesellschaften im globalen Norden auf eine ganz andere Art gezwungen, sich mal dazu beschäftigen, warum denn die Lebensbedingungen da so schlecht sind. Und die Migrationskontrollen, das Migration Management, erlaubt es sozusagen, diese schlechten Lebensbedingungen weitgehend zu ignorieren. Das muss man ja nicht so ernst nehmen, weil wir müssen uns mit den Folgen nicht abfinden, weil die Folgen werden gewaltvoll, gewaltsam durch die Migrationskontrollen im Zaum gehalten. So, solange die Leute eingesperrt werden, können wir das mehr oder weniger ignorieren. Das bedeutet, wenn wir es sozusagen politisch schaffen, wenn man es politisch schafft, globale Bewegungsfreiheit, No Border durchzusetzen, würde das auch eine ganz massive Auswirkung haben auf den Kampf um globale Gerechtigkeit, um ein ganz anderes humanes System überhaupt. So, dann komme ich zum letzten Punkt. Auch das ist sozusagen jetzt eine radikale Interpretation, aber Anjoli sagt, auch sowas ist noch Gesinnung. Kein Bewusstsein, es genügt nicht angesichts der Missstände, die Zustände verantwortlich zu machen, sondern es kommt darauf an, sie zu verändern. Und die berühmten Marx-Worte, Marx hat da viele schöne Worte für gefunden, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, wie ich das gerade gemacht habe, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Es kommt darauf an, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist, oder am meisten emphatisch, die Waffe der Kritik kann die Kritik der Waffen nicht ersetzen. Das heißt, sagen nicht nur reden, nicht nur kritisieren, man muss überlegen, wie wendet man die Kritik zur Praxis, wie macht man praktische Kritik. Und ich würde sagen, man kann auf unterschiedliche Weisen antworten. Praktische Kritik an Migrationskontrollen wirkt ja schon täglich geübt. Also die praktische Kritik liegt allein darin, dass Leute die Grenzen überqueren, obwohl es ihnen nicht erlaubt ist, dass sie länger bleiben, obwohl ihre Visa abgelaufen sind, dass sie sich Rechte anhäuten auf Bildung, auf ein würdevolles Leben. Die wird auch praktisch geübt, wenn NGOs gegen jede einzelne Abschiebung kämpfen, wenn die total intensive Unterstützungsarbeit machen, obwohl sie wissen, dass Leute vielleicht eigentlich gar keinen rechtlichen Grund haben, hier zu sein. Die wird natürlich auch geübt in Praktiken wie von der No-Lager-Gruppe in No-Border-Camps, die so klein sie oft sein mögen und so verstreut auf der ganzen Welt, natürlich trotzdem eine praktische Kritik üben und versuchen, da was gegen zu machen. Und ich würde sagen, dass das ist ambivalent, ne? Aber dass Theorie, kritische Theorie, Kritik ist auch Praxis. Das hat eine bestimmte Art von Kritik, die kämpft sozusagen im Diskurs, die kämpft irgendwie im Wissenschaftsfeld, das auch ein soziales Feld ist, ein gesellschaftliches Feld, auf dem gekämpft werden muss. Deshalb ist die Kritik, die Theorie als Praxis, auch nicht einfach getrennt zu denken von jetzt irgendwie der Kritik auf der Straße, von den Demos, sondern sie gehört dazu, sie ist halt eine Untersektion, eine andere Sektion, die aber Teil desselben Kampfes ist. Und ich glaube, der besondere Beitrag, den sozusagen eine kritische Wissenschaft, eine theoretische Reflexion von Migrationskontrollen leisten kann, ist das, dann komme ich auch zum Anfang zurück, eine No-Border und globale Bewegungsfreiheit als ein gegenhegemoniales Projekt zu konstituieren. Also genau sagen, mit den besonderen Fähigkeiten und Stärken, die kritische Wissenschaft haben kann, zu überlegen, wie kann man das rechtfertigen, wie hängt das mit dem Kapitalismus zusammen, das habe ich hier nur anreißen können, wie könnte eine Welt dann aussehen? Was wären denn die Bedingungen? Was wären die Folgen? Wie hängt das mit anderen Kämpfen zusammen? Mit Ökologie, Rassismus, Geschlechterverhältnis, Kapitalismus? Das glaube ich, das wäre die Aufgabe von der kritischen Wissenschaft, das genauer auszuarbeiten und sagen, im ständigen Dialog mit den anderen Sektionen der Bewegung. Genau, das war schon C, Theorie als Praxis. Und ich glaube, das ist mir ein Anliegen, das gerade hier zu sagen, letzter Satz jetzt, dass ganz viele Leute gerade in der Migrationsforschung ja auch sich mit Migration beschäftigen, weil sie irgendwie wissen, dass es furchtbar ist. Und ich werde irgendwie auch oft von Studenten, Studierenden angesprochen, die ich weiß nicht, mit Fragen und so, und stelle irgendwie ganz oft fest, mit kritischen Fragen, die irgendwie unzufrieden damit sind, die das irritiert sind, bestürzt, empört, wie ist diese Realität von Migrationskontrollen? Da wollen die sich damit beschäftigen und kommen in dieses Feld der Migrationsforschung so rein. Und was dann die Folge ist, ist, dass sie noch mehr Wissen über Migration produzieren. Sie produzieren noch mehr Wissen über Migration und Migranten. Und ich glaube, davon muss man, glaube ich, ganz radikal wegkommen, weil dass Migration das Problem im Mittelpunkt der Forschung ist, das ist eine staatliche Definition. Ja, also man kann das schon noch historisch nachvollziehen. Wann ist Migrationsforschung als Disziplin expandiert und ist gewachsen? Das ist natürlich im genau selben historischen Zeitpunkt und in enger Abstimmung mit der Expansion und dem Wachstum der Migrationskontrollen passiert. Wenn man Migration kontrollieren will, wenn der Staat denkt, die gesellschaftlich dominanten Kräfte, Migration ist ein Problem, dann müssen wir jemanden darüber wissen. Dann beauftragt man Migrationsforschung finanziert die und gründet Institute, gründet Stellen, macht Stipendienprogramme, Master-, Doktorprogramme und so weiter, so weil man mehr Wissen haben möchte. Und ich glaube, was eine kritische Migrationsforschung machen muss, ist Wissen produzieren, nicht noch mehr Wissen über Migranten, noch mal wo über jeden Aspekt der Migrationsprozesse, sondern Wissen ja über die Kontrollinstitutionen, Wissen darüber, warum das passiert, Wissen, also man muss ein anderes Problem ins Zentrum stellen. Nicht die Migration ist das Problem, die Migrationskontrollen sind das Problem. Und das heißt nicht, dass man, also wir diskutieren das sehr kontrovers im Kritnet, ich glaube, es heißt nicht, dass man überhaupt kein Wissen mehr über Migration produzieren darf. Es gibt auch kritisches Wissen über Migration, aber man muss, glaube ich, super vorsichtig sein, damit, dass man nicht Wissen produziert, was irgendwie staatlich verwertbar ist für die Kontrollen. Und man könnte auch sagen, eher so forschungspragmatisch sagen, jetzt hat Forschung jahrzehntelang Wissen über Migration und Migration und Migrantinnen produziert. Da wissen wir jetzt wirklich schon eine ganze Menge. Vielleicht ist es wirklich mal Zeit für eine taktisch-strategische Verschiebung, nicht die Migration ins Zentrum zu stellen, sondern die Migrationskontrollen, die Migrationspolitik, die Migrationsapparate. Ein Freund von mir, das ist jetzt allerletzter Satz, der hat in Oxford promoviert. Erst wollte er über irgendein Thema was machen. Und dann fiel ihm auf, er war da so an diesem Kompass Migrationsforschungsinstitut und er fiel ihm auf, die Leute sind voll in der Migration hier, das ist eigentlich auch spannend, er ist Ethnograf, Anthropologe und hat sich entschieden, er forscht jetzt ethnografisch über Migrationsforscherinnen. Das ist irgendwie also ganz spannend so, ne? Und dann hat er so angefangen und die Leute haben das irgendwann mitbekommen, seine Kollegen und die Profs und die Chefs, und er hat dann unheimlich Ärger bekommen. Und die wollten ihn rauskanten aus dem Institut und haben das auch gemacht. Er hat dagegen geklagt, Uni intern, hat auch Recht bekommen, die konnten ihn nicht rauskanten und er ist jetzt auch fertig promoviert. Aber ich glaube, ich will nur sagen, das ist gar nicht so leicht, den Fokus zu verschieben. Ich glaube, man macht sich auch unbeliebt in der Migrationsforschung, wenn man die Migrationsforschung zum Thema macht. Es ist aber was total Notwendiges. Das war's. Thank you.